نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen heute weiter, inshallah, mit Hadithen von Subul Salam, das Buch vom Gebet und Kapitel Salat Leit. Hadith Nummer 451. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. متفق عليه. هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتاه ابو بكر وعمر استمروا على ذلك، كانوا يصلون العيد ثم يخطبون. وظاهر الحديث أنه يجب تقديم الصلاة على الخطبة، وقد نقل الإجماع على عدم وجوب خطبة العيد، ومستنده حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى صلاته قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، فكانت غير واجبة. وأول من خطب قبل الصلاة، صلاة العيد، الخطبة بعد الصلاة، صلاة الجمعة الخطبة قبل الصلاة، فالعيد والجمعة تختلف. ولكن أول من خطب قيل أنه مروان، وقيل أنه عثمان، وقيل أنه معاوية. وبارك الله فيكم، كائنا من كان، الخطبة تكون بعد الصلاة، خطبة العيد تكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، وخطبة العيد مستحبة وليست بواجبة، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث في هندت آن فمسك فن ابن عمر بليفة إرزاك دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر und عمر haben immer die Festgebete gebetet vor der Festrede. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Wir haben gesagt, zum Fest, da gibt es erstmal das Gebet und danach gibt es eine Rede. Der Imam hält eine Rede. Und zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar war die Sache immer so gehandhabt. Erstmal wird gebetet und danach wird eine Rede gehalten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie bei An-Nasa'i, Ibn Majah und Abu Dawud, die haben überliefert von Abdullah ibn Sa'id, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wir werden Rede halten. Wer sitzen will, um zuzuhören, dann kann er sitzen, und wer gehen will, dann kann er auch gehen. Und von hier sagen die Gelehrten, dass die Festrede empfehlenswert ist. Das heißt, die Festrede ist, dass man dabei bleibt und zuhört, das ist empfehlenswert und das ist keine Pflicht. Und der Erste, der vor dem Gebet die Rede gehalten hat, hat man gesagt, das war Marwan oder Uthman oder Muawiyah. Barakallahu fikum, ist egal, wer davor war. Und was die Begründung war? Die Begründung war so, man hat gesagt, ja, die Leute bleiben nicht, die gehen weg. Damit die Leute bleiben und zuhören, um zuzuhören, da machen wir vor. Aber eigentlich die Sunna vom Propheten Muhammad ist total anders und von Abu Bakr und Umar, das ist auch total anders. Sie haben nach dem Gebet die Khutbah gehalten und nicht vor. Und aufpassen, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang, Festrede und Jumu'ah-Rede, Festgebet und Jumu'ah-Gebet, die sind umgekehrt bezüglich Khutbah und Gebet, bezüglich Rede und Gebet. Bei Jumu'ah, der Imam hält erstmal die Rede und danach betet er. Bei Festgebet und Festkhutbah, der Imam betet und danach hält der Imam eine Rede. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها أخرجه السبعة أخرجه السبعة وعند البخاري ومسلم. هذا دليل على أن صلاة العيدين ركعتان وهو إجماع وهو إجماع فيما صلى مع الإمام. أما إذا فاتته الصلاة فقال ابن مسعود رضوان الله عليه أنه يصلي أربعة، وقال غيره أنه يصلي اثنتين، وقال أبو حنيفة أنه يصلي اثنتين أو أربع ركعات إذا فاتته صلاة العيد. وصلاة العيد طبعا بارك الله فيكم كما ذكرنا فيها أقوال بالنسبة لأهل العلم، منهم من رأى الوجوب مثل أبو حنيفة، ومنهم من رأى أنها فرض كفاية، ومنهم من رأى أنها سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى صلاة العيد فصلاها ركعتين، صلاها ركعتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يصلي قبلها شيء، يعني إذا صلى خارج المسجد ما صلى قبلها شيء، صلى فقط ركعتين ولا بعدها في مصلى العيد. أما إذا كان في المسجد فالركعتين التي تصلى قبل صلاة العيد هي ليست لصلاة العيد، وإنما هي تحية المسجد، ويصلي فقط صلاة العيد بارك الله. من فاتته يصلي ركعتين أو أربع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين في البيت، مو في المصلى ولا في المسجد. والله أعلم. بارك الله فيكم. حديث في 152 ابن عباس رضوان الله عليه sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Eid Gebet zwei Rak'a verrichtet hat. Das Eid Gebet zwei Rak'a verrichtet hat. Er hat davor nicht gebetet und danach auch nicht. Davor und danach, er hat weder davor noch danach was gebetet sallallahu alaihi wasallam. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim, bei Tirmidhi und Majah, Abu Dawud, Imam Ahmed und An-Nasa'i. Das ist bei den sieben. Und dieses Hadith ist Beweis, dass das Festgebet aus zwei Rak'a besteht. Und das ist Konsens bei den Gelehrten, wer mit dem Imam betet. Wer nicht mit dem Imam betet, da gibt es zwei Ansichten von den Gelehrten. Eine Ansicht, dass er zwei Rak'a betet, und eine Ansicht, dass er vier Rak'a betet. Abu Hanifa rahimahullah sagte, er kann zwei oder vier beten. Ibn Mas'ud sagt vier. Ishaq sagte zwei Rak'a oder vier. Al-Imam Ahmed al-Thawri sagen vier. Auf jeden Fall, Salat al-Eid ist Pflicht, das besteht aus zwei Rak'a. Es gibt auch diesbezüglich Ansichten von den Gelehrten bezüglich Salat al-Eid. Manche sagen, Salat al-Eid ist Pflicht, wie Abu Hanifa. Andere sagen, Salat al-Eid, das ist eine Pflicht für eine Gruppe von Muslimen, nicht für alle. Und die dritte Ansicht ist, dass Salat al-Eid eine Sunna ist, eine freiwillige oder eine empfehlenswerte Handlung. Aber eigentlich, barakallahu fikum, wenn man die Beweise betrachtet und forscht, dann kann man mit Sicherheit sagen, Salat al-Eid ist Pflicht, denn die Frauen zum Gebet müssen. Und die müssen normalerweise nicht. Dann heißt das, Das ist Pflicht, das haben wir schon erklärt, Hadith al-Ma'atim. Der Prophet Muhammad sallam hat Al-Eid gebet außerhalb der Moschee gebetet, nicht in der Moschee. Und als er zum Eid-Gebetplatz gegangen ist, sallallahu alaihi wasallam, er hat nur Salat al-Eid 2 Raka gebetet und nicht davor, nicht danach. Aber als er dann nach Hause zurückgegangen ist, dann hat er zu Hause 2 Raka gebetet, sallallahu wasallamu alaihi. وعنه كذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وهو صحيح أبو داود أي بارك الله فيكم لا يوجد لصلاة العيد أذان ولا إقامة يصلى مباشرة عند الشافعي يقول الصلاة جامعة ولكن هذا أيضا لا دليل عليه لا دليل عليه أخ من ابن عباس يبليفة von ابن عباس überliefert, radhiyallahu alaihi. Er sagte, der Prophet Muhammad sallam hat das Festgebet gebetet ohne Adhan und ohne Iqama. Ohne Adhan und ohne Iqama. Das bedeutet, er hat Salat al-Eid direkt gebetet. Bei manchen Schafi'iyya, sie sagen, man sagt, As-Salatu Jami'a. Es gibt keinen Beweis dafür. Es gibt keinen Beweis dafür. Außer eine schwache Überlieferung. Und so, barakallahu fikum, Salat al-Eid braucht weder Adhan noch Iqama. Das heißt, wenn Salat al-Eid draußen ist, ja, da geht man dahin und da sitzt man und wartet, bis der Imam kommt und das Gebet anfängt. Der Imam sagt gar nicht. Das wird Salat Jami'a oder Adhan oder Iqama gibt es nicht. Wenn dann, barakallahu fikum, wenn das Gebet in der Moschee ist, dann kommt man in die Moschee rein und da betet man 2 Raka'a Begrüßung der Moschee. Und dann wartet man, bis der Imam kommt und dann betet man mit dem Imam. Wenn man nach Hause zurückkehrt, dann betet man 2 Raka'a. Der Beweis ist Hadith 454 وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين صلى ركعتين إذن في المسجد أو في مكان صلاة العيد لا يصلي إنما إذا رجع إلى البيت صلى ركعتين ده بفايز إس حديث في مندة 54 أبو سعيد رضوان الله عليه برichtete der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم hat vor dem Festgebet nicht gebetet und nachdem er das Festgebet gebetet hat als er zurück nach Hause kam hat er zu Hause 2 Raka gebetet Das heißt, barakallahu fikum, wenn der Imam in der Moschee betet oder außerhalb, dann betet er nach dem Festgebet gar nicht. Aber wenn er zu Hause ist, dann zurückgekommen vom Festgebet, dann betet 2 Raka. Wa Nabi Sa'idin qal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla, wa awwal shay'in yabda'u bihi as-salah, thumma yansarifu ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه كان الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى عيد يعني ليس المسجد ويجوز الصلاة في المسجد ولكن مصلى العيد أفضل أول شيء يفعله لا أذان لا إقامة لا ركعتين إنما الصلاة صلاة العيد مباشرة ثم ينتهي من الصلاة ويقوم أي ما في منبر يقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم يعظهم ويأمرهم وفيه دليل على الخطبة والخطبة واحدة لا يوجد دليل على أن خطبة العيد خطبتين إنما يخطب هنا ما قال خطبتين ولكنهم قاسوها على صلاة الجمعة قال لأنه فيها خطبتين إنما الصحيح بارك الله فيكم أنه يخطب خطبة واحدة لأنه لا دليل على مشروعية الخطبتين إلا القياس على الجمعة بارك الله فيكم حديث في 155 von أبي سعيد أخ الخدري رضي الله عنه er sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte zum عيد gebet raus zum Fastenbrechen gebet und Festgebet und zum Opferschlachten Festgebet dass er rausgeht zum Platz des Festgebetes Und das Erste, was er gemacht hat, er hat angefangen mit dem Gebet. Dann hat er das Gebet zu Ende geführt und dann stand er und er begegnete die Leute und die Leute blieben in ihren Reihen und er hat sie ermahnt und befohlen zum Guten sozusagen. Dieses Hadith ist Beweis nochmal, Barakallahu fikum, dass man das Festgebet außerhalb der Moschee betet. Es ist besser. Man kann auch in der Moschee beten, Festgebet. Aber besser ist, dass man außerhalb der Moschee betet. Und dass der Prophet Muhammad s.a.w. sofort gebetet hat, ohne dass der Prophet davor was gesagt hat, Adhan oder Iqama oder etwas gesagt, oder dass er auch was gebetet hat. Sofort hat er mit dem Festgebet angefangen, dann hat er das zu Ende gebracht und dann stand er vor den Leuten und er hat geredet zu ihnen. Das heißt, er hat auch kein Minbar gehabt. Er hat kein Minbar. Diese Kanzel hat er nicht, sallallahu alaihi wasallam. Und dass er eine Rede gehalten hat. Da steht hier nicht zwei Reden wie Jumu'ah. Aber uns gibt keinen Beweis, dass es Salat al-Eid zwei Reden oder die Khutbah, die Rede vom Festgebet ist zwei, besteht aus zwei Teilen. Eigentlich, das steht aus einem Teil. Aber die Leute haben Analogieschluss gemacht. Sie haben gesagt, wir machen das wie Jumu'ah, aber es gibt keinen Beweis. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كليهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه والحديث حسن بارك الله فيكم هناك من ضعف هذا الحديث أيضا هناك من ضعف هذا الحديث ولكن فيه أولا تكبيرات صلاة العيد والتكبير في العيد سنة فإذا تركت لا بأس فكم كان يكبر الحديث هنا سبع في الأولى وخمس في الآخرة هل يدخل في ذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال في الأولى سبعة وفي الثانية خمسة منهم من قال خمس في الأولى وأربع في الثانية منهم قال ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية ومنهم قال ست في الأولى وخمس في الثانية ما عدوا تكبيرة الانتقال ولكن الله تعالى أعلم أن الصحيح هو أنه يكبر سبعا في الأولى غير تكبيرة الإحرام ويكبر خمسا في الثانية غير تكبيرة الانتقال ثم يقرأ الفاتحة أو شيء من في القرآن وكم ذكر هل هناك دعاء بين التكبير ما في شيء بين كل تكبيرتين قدر كلمة وكلمة ما في شيء بارك الله فيكم بارك الله فيكم عمر بن شعيب von seinem Vater von seinem Großvater überliefert er sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Sagen von Takbir in Festgebet, in Festgebet, in Fastenbrechen, Festgebet, ist siebenmal in der ersten Rak'a und fünfmal in der zweiten. Und das Lesen vom Koran ist danach. Das Lesen vom Koran ist danach. Das heißt, das Hadith ist bei Abu Dawud und Al-Tirmidhi hat gesagt, Al-Bukhari hat das als Sahih erklärt. Das Hadith ist hier ein Beweis dafür, dass man im Festgebet das Sagen von Takbir siebenmal im ersten Rak'a und fünfmal in der zweiten praktizieren kann. Das ist keine Pflicht, das ist keine Pflicht, das ist eine empfehlenswerte Handlung. Wenn man auch Takbir verlässt, dann ist kein Problem. Was bedeutet hier mit Takbir? Heißt das, wenn der Imam sagt, Allahu Akbar, wird gezählt? Und dann noch sechsmal, dann sind das sieben. Und bei zweiten Rak'a, da liest der Imam Al-Fatiha, das ist vom Koran. Und bei zweiten Rak'a, wenn der Imam aufsteht, Allahu Akbar, und dann nochmal vier, oder heißt das, Allahu Akbar bei Takbirat al-Ihram, wird nicht gezählt, und Allahu Akbar von Sujud zum Stehen wird auch nicht gezählt, das wird sieben extra und 5 extra. Und das ist die richtige Ansicht, wallahu ta'ala ala wa alam. Der Imam macht extra 7 Mal das Sagen von Takbir und im zweiten Rak'at 5 Mal. Manche Gelehrten haben gesagt, 6 bei dem ersten, 4 bei dem zweiten, andere sagen 3 und 3, andere sagen 5 und 4. Es gibt verschiedene Ansichten, aber der Beweis ist dafür da. Das sind 7 im ersten und 5 im zweiten. Und das sind extra Takbirat für Salat al-Eid. Für Salat al-Eid. Barakallahu fikum. Weil wenn man auch kein Takbir sagt, ist es kein Problem. Weil das eine empfehlenswerte Handlung ist. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت أخرجه مسلم أي كان يقرأ بارك الله فيكم بعد الفاتحة في الركعة الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر سورة قاف سورة القمر وقلنا كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية هذا بارك الله فيكم von أبي واقد الليثي er sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte zum Festgebet beim Fastenbrechen fest und beim Opferschlachten fest pflegte قاف und اقتربت das wird سورة القمر zu lesen. Also er hat im Gebet Al-Fatiha gelesen und danach Surat Qaf. Surat Qaf ist die Surat 50. Und Surat Al-Qamar, der Mond, im zweiten Raka. Das ist alles. Und wir haben auch schon gehabt, dass er auch Sabbih Isma Rabbika Al-A'la und Hal Ataka Hadith Al-Ghashiyah im zweiten Raka gebetet hat. Das heißt, allgemein zu verstehen, der fängt an mit seinem Gebet mit Takbirat al-Ihram Allahu Akbar und dann sagt er 7 Mal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar und dann liest er Al-Fatiha und liest er entweder Sabbih Isma Rabbika al-A'la oder Iqtarabat al-Sa'a oder Qaf al-Quran al-Majid und er macht eine Rak'a weiter, dann steht er auf 5 Mal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar und er liest Al-Fatiha und هل أتاك حديث الغاشية أودا سورة القمر اقتربت الساعة وانشق الحديث 58 و59 عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولي أبي داود عن ابن عمر نحوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق صلاة العيد. ليش كان يخالف الطريق؟ ليش؟ قالوا لينال ليسلم على أهل الطريقين، قالوا لينال بركة الفريقين، قالوا ليقضي حاجة، ليظهر شعائر الإسلام، ليغيظ المنافقين، لتكثر شهادة البقاع، وقيل لكي يعني تحط الخطايا وترفع الدرجة. وسبحان الله، المهم سنة من سنن العيد أن الإنسان إذا ذهب الطريق يخالف الطريق يرجع من طريق آخر. بارك الله فيكم. حديث 458 459 جابر sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. pflegte zum Festtag das zu tun, dass er einen Weg zum Fest nimmt, zum Festplatz nimmt, und wenn er zurückkehrt, dann nimmt er einen anderen Weg. Und das hat Abu Dawud, das bei Bukhari. Und bei Abu Dawud auch wurde das überliefert von Ibn Umar. Nicht von Jabir, sondern von Ibn Umar. Das heißt, wenn man zum Festgebet geht, dann nimmt man einen Weg. Wenn man zurückkehrt nach Hause, dann nimmt man einen anderen Weg. Warum hat der Prophet Muhammad s.a.w. das gemacht? Man hat gesagt, damit er die Leute auf dem Rückweg, auf dem Hinweg hat er Leute getroffen. Und auf dem Rückweg trifft er andere Leute, damit er sie begrüßt. Andere sagen, damit er die Baraka, den Segen bekommt von diesen Leuten, von diesen Leuten. Man hat gesagt, vielleicht hat er etwas zu tun beim Rückweg, deshalb hat er einen anderen Weg genommen. Manche haben gesagt, damit die Rituale des Islam gezeigt werden. Andere haben gesagt, damit die Heuchler platzen, wenn sie sehen, die Muslime sind sehr viel und der Prophet geht mit von einem Weg und sowas. Andere sagen, damit die Erde bezeugt, dass der Prophet Muhammad diesen Weg nach dem Festgelegt genommen hat und davor das. Und andere haben gesagt, damit er, wenn er in die Moschee kommt, dann bekommt er mit jedem Schritt ein Hasana und mit jedem Schritt wird eine Sünde gelöscht, damit er Durus das natürlich beibringt. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Ansichten diesbezüglich. Das ist uns alles jetzt, was richtig ist davon. Inshallah, alles ist richtig, aber wichtig ist, empfehlenswerte Handlung ist zum Eid, wenn man einen Weg genommen hat, dann nimmt man einen anderen Weg, wenn man zurückkehrt, wenn man nach Hause zurückkehrt. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. بارك الله فيكم. هذا دليل على عدم جواز الاحتفال بأعياد الكفار وعدم اللعب معهم في أعيادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل المدينة كانوا يلعبون كان عندهم عيد من أعياد الجاهلية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم. والإبدال شو معنى الإبدال؟ يعني شيء يذهب وتأخذ مكانه شيء جديد. فأبدلكم الله مكان هذين العيدين، أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فبهذين العيدين العبوا وافرحوا ووسعوا على العيال، هذا ما في شيء. فلذلك بارك الله فيكم لا يجوز يعني أن يحتفل الإنسان بأعياد المشركين، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. في هند زيسي Anas radiallahu alaihi sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam nach Medina und er sah die Leute von Medina an zwei Tagen, sie haben gespielt und sie haben gefeiert. Der Prophet sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch Besseres gegeben als was. Oder er hat das wie getauscht. Ja? Er hat euch etwas anderes getauscht als diese zwei Tage. Die sind bessere Tage. Yawm al-Adha und Yawm al-Futur. Der Tag von dem Fastenbrechenfest und der Tag von Opferschlachtenfest. Und das Hadith ist bei Abu Dawud und al-Nasa'i. Das heißt, Barakallahu fikum, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das sah bei den Leuten von Medina, hat ihnen gesagt, ja, diese Tage, was ihr feiert, Allah subhanahu wa ta'ala hat das aufgehoben und er hat euch bessere Tage gegeben. Dort feiert ihr. Und das ist der Beweis, dass man die Feste von Kuffar, von Nicht-Muslimen, nicht mitfeiern darf und nicht feiern darf. Wir haben unsere Feste und die Feste sind religiöse Sachen, religiöse Handlungen. Da sollten wir an unsere Religion halten und jeder hat seine Religion. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Und in diesem Hadith auch gibt es den Beweis, dass man zum Eid, zum Festtag, dass man spielen kann, dass man sich freut, dass man mit den Kindern spielt und so weiter, aber nicht, dass man Haram begeht, nicht, dass man wal'iyadu billah, verbotene Dinge praktiziert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. علي رضي الله عليه sagte, es ist von der Religion und vom Praktizieren der Sunna von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man zum Festgebet geht. dass man zum Festgebet geht. وعن أبي هريرة رضي الله عنهم عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود بإسناد لين الحديث ضعيف والله تعالى أعلم وأعلم لأنه ضعيف خلاص طبعا يجوز الصلاة في المسجد كما ذكرنا بارك الله فيكم أبو هريرة رضي الله عليه hat gesagt, der Prophet Muhammad sallam hat wahrscheinlich gesagt, weil diese Überlieferung schwach ist, oder hat wahrscheinlich das Festgebet außerhalb der Moschee gebetet, als es regnete. In der Moschee, als es regnete, hat er das Festgebet in der Moschee verrichtet. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach und sabarakallofikum. Wir brauchen das nicht zu behandeln. Aber eine Sache ist klar: Man darf in der Moschee Festgebet beten. Man darf in der Moschee Festgebet beten. Aber besser ist, dass man außerhalb der Moschee betet. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Das ist alles zu unserem Thema. Barakallahu fikum. Bezüglich Salat al-Eid. Da bleibt noch etwas. Baqiya faqat mas'alat al-takbir fil al-Eidayn. Al-takbir huwa an taqul Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa lillahi alhamd. Mata yabda? Qal ba'd ahli al-'ilm min khuruj al-imam lis-salah ila ibtida' al-khutbah. Qal ba'dhum min maghrib awwal layla min Shawwal ila 'asr yawmiha aw ila khuruj al-imam aw hatta yusalli aw hatta yafrugh min al-khutbah. وأما هذا في عيد الفطر وأما في عيد النحر تكبير عيد النحر قالوا أنه من صبح يوم عرفة وقيل من ظهره وقيل من عصره إلى آخر أيام التشريق وقيل إلى ظهره وقيل إلى عصره على كل من بارك الله فيكم لا يثبت في ذلك شيء واضح وطريقة التكبير أيضا ما في شيء واضح فيها ولكن أفضل شيء أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا بالنسبة لي فعلي. ويندب لبس أحسن الثياب والتطيب بأجود الأطياب في يوم العيد وكذلك لا ننسى أنه في مسألة الأضحية بارك الله فيكم Es gibt noch zwei Handlungen, die noch zum Eid gehören. Und zwar einmal, das ist das Sagen von Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Und zweitens, dass man zum Festgebet die schönste Bekleidung, was man hat, anhat, anzieht. Und dass man auch Parfüm nimmt, natürlich für die Männer. Und dass man sich wäscht. Und dass man sozusagen sich freut für Al-Eid. Bezüglich Takbir, erstmal in Salat al-Fitr, Salat Eid al-Fitr, da wird Fastenbrechen fest. Und wann fängt das an? Manche Gelehrten sagen, das fängt an, wenn der Imam zum Gebet geht und das endet, wenn er die Khutbah angefangen hat. Andere sagen, das fängt an von Maghrib, von der Nacht sozusagen, von dem Festgebet, bis der Imam, bis Asr-Gebet. Andere sagen, bis der Imam zum Gebet geht, andere sagen, bis der Imam anfängt mit Khutba und andere sagen, bis Ende der Khutba. Das ist bezüglich, es gibt keinen klaren Beweis dafür, wann genau und so weiter, Allahu A'lam. Das zweite, Barakallahu Fikum, bezüglich Opferfest. Das fängt an am Tag von Arafah und das endet am dritten Tag von Ayyam Tashriq. Wie wird das gesagt? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entweder dreimal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oder Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Gibt es, ist das Pflicht? Nein, das ist eigentlich eine empfehlenswerte Handlung. Und manche haben gesagt, doch, das wäre Pflicht, aber es gibt keinen klaren. Wenn das Pflicht wäre, dann hätten wir mindestens auch, Barakallahu fikum, die Form bekommen und wann der Prophet sallallahu genau das gesagt hat. Hauptsächlich, dass man Takbir macht. Übrigens, man sagt das Takbir auch, wenn Dhul-Hijjah anfängt. Wenn der 12. Monat anfängt, dann kann man Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamd sagen, weil die Sahaba das gemacht haben, Radhiallahu alaihim. Die haben das Takbir gesagt, wir haben das Takbir gesagt, von ersten Dhul-Hijjah und auch auf dem Markt und zwischen den Leuten. Das heißt, wir kommen zu Ende, Barakallahu fikum, von diesem Kapitel auch. Das ist Kapitel Salat al-Eid, das war Kapitel 14. Das nächste Mal fangen wir mit Salat al-Kusuf, Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis Gebet. نرجع إلى صلاة العيد يعني كيف تصلى صلاة العيد بارك الله فيكم الإنسان يغتسل يتطيب يلبس أجمل ثيابه ثم ينطلق إلى صلاة العيد إذا كان فطر فيفطر يفطر قبلها يفطر عفوا قبلها وإذا كان أضحى الأفضل له ويريد أن يضحي الأفضل له أنه ما يعني ما يأكل إلا من أضحيته ثم ينطلق إلى صلاة العيد يكبر الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر حتى يأتي إما المصلى أو المسجد إذا أتى المسجد صلى ركعتين تحية مسجد وجلس ينتظر الإمام وإذا أتى المصلى مصلى العيد ليس المسجد فإنه يعني ما يصلي شيء ويجلس ينتظر فإذا أتى الإمام يصلي معه صلاة العيد صلاة العيد الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول سبع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم لا بأس أنه يبدأ دعاء الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصلي الفاتحة وثم إما أن يصلي إما أن يصلي في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى أو يصلي قاف ثم ينتقل إلى الركعة الثانية يكبر خمسة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة وإذا كان قد قرأ سبح يقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية وإذا كان قرأ في الأولى قاف يقرأ في الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر هل يجوز له أن يقرأ شيء فلا يقرأ شيء ثاني ما في مشكلة فإذا انتهى جلس والإمام يخطب خطبة يوعظ الناس ويذكرهم وينهاهم ويأمرهم ومن ثم بارك الله فيكم يبارك الإنسان لإخوانه يبارك له طبعا إذا كان أضحية يذهب ويضحي وطبعا بارك الله فيكم إذا عاد إلى بيته خالف الطريق وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى وإذا كان في الأضحى فيرجع ويأكل من أضحيته لذلك قدم الأمر والله تعالى على وعلى بارك الله فيكم في macht man richtig صلاة العيد صلاة العيد macht man so richtig indem man erstmal sich wäscht das wird am Tag des Festes man wäscht sich Man zieht sich schöne Bekleidung an und man geht zum Fest und man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Wenn das Festgebet in der Moschee verrichtet wird, wenn das Festgebet in der Moschee verrichtet wird, dann kommt man in die Moschee rein, betet man zwei Raka als Begrüßung für die Moschee. Und dann wartet man auf den Imam. Wenn man nicht in der Moschee betet, sondern außerhalb, dann betet man gar nicht und wartet man auf den Imam. Dann kommt der Imam, der betet zwei Rak'a, der Imam. Das erste Rak'a, der sagt siebenmal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und dann liest er Al-Fatiha und entweder Sabbih isma Rabbika al-A'la oder Qaf. Macht zweite Raka, sagt er fünfmal Allahu Akbar und dann betet er. Wenn er beim ersten Raka Sabbih gelesen hat, leset beim zweiten Hal Ataka Hadith al-Ghashiyah. Wenn er Qaf gebetet hat, dann betet er im zweiten Surat al-Qamar und er macht zu Ende, dann steht der Imam und er hält eine Rede und dann Barakallahu fik kann man seinen Brüdern gratulieren zum Fest. Und da geht man, wenn man schlachten will, da geht man schlachten für Adha. Sonst nimmt man einen anderen Weg und kehrt man nach Hause zurück. Und zu Hause betet man zwei Raka. Und wenn du auch abends nach Hause zurückkommst, dann kannst du zwei Raka beten für Allah subhanahu wa ta'ala. Beim Fastenbrechen, Festgebet, davor isst du etwas. Beim Opferschlachten wartest du, bis du etwas von deinem Udhiyah gegessen hast. Das ist, was man in diesem Zusammenhang barakallahu fikum, machen kann zum Fest. Und da gibt es natürlich Al-Udhiyah. Das ist beim Opferfestgebet. Passt auf hier eine Empfehlung, bevor ich das vergesse. Barakallahu fikum, nasiha qabla ansaha wa kathir min nas ma ya'lamha annahu idha arad al-insan an yudahhi wa dakhala alayhi shahr dhul-hijja fala ya'khudh min adhafirih wala min sha'rih hatta yudahhi. Barakallahu fikum, eine Empfehlung, weil viele Leute das nicht kennen. Wenn man Opfer schlachten will, das wird zu diesem Festgebet jetzt, bald haben wir unser Fest. Und wenn der Hijra anfängt, das wird, wenn der 12. Monat anfängt, Hijra-Kalender, dann sollte man kein Haare schneiden, kürzen, kein Nägel kürzen oder schneiden, bis man geopfert hat. Nochmal, das ist sehr wichtig, weil die Leute sowas vergessen haben. Und wenige Leute erklären sowas. Du willst Opfer, du willst Udhiyah machen. Fängt der Hijja an, dann nimmst du von deinen Haaren nicht mehr und von deinen Nägeln und sowas gar nicht. Für denjenigen, der Udhiyah macht, das sind deine Frau, deine Kinder, das ist alles anders. Aber du nicht. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Somit barakallahu fikum, kommen wir zu Ende dieses Kapitels auch. Barakallahu fikum, das ist Salat al-Idain. Die waren ungefähr 16 Hadithe, die wir erklärt haben. Und das nächste Mal, inshallah, fangen wir mit dem neuen Kapitel, und zwar Salatu al-Kusuf. Salat al-Kusuf 63. Die sind 8 Hadithe. Die sind 8 Hadithe, die wir erklären. Und dann Salat al-Istisqa. Das wird Regengebet. Das sind auch 10 Hadithe ungefähr. Und dann Babu al-Libas, dann Klamotten oder Bekleidung, Vorschriften. Nicht Vorschriften, nur also allgemein über Libas. Das sind auch 9 Hadithe. Und dann barakallahu fikum, kommen wir zu Ende. Das wird 18. Es gibt noch 27 Hadithe. Dann haben wir das zweite Buch. Das zweite Buch, barakallahu fikum, zu Ende dann geführt. Baqiya faqat hawali 27 Haditha. وننتهي من كتاب الصلاة بإذنه سبحانه وتعالى. في سؤال على صلاة العيدين؟ تفضلوا. ما في؟ خلونا نخلص. نعم. Wenn die Brüder und Schwestern über das Festgebet Fragen haben, dann können sie ihre Fragen zum Thema Festgebet, nur Festgebet. هو اصلا يجوز له انه يفطر لانه المساله هي للاستحباب وليست للوجوب. نعم. Wenn man kein Udhiyah machen will, wenn man kein Udhiyah schlachten will, wenn man kein Opfer schlachten bringen will, kann man essen, bevor man zum Gebet kommt? Ja, da kann man. Sowieso essen und nicht essen zum Festgebeten, das ist Barakallahu Fikum, das ist empfehlenswerte Handlung, das ist kein Muss, aufpassen. Nein. Ich wollte sagen, der Dachal al-Insan und Fakad al-Kalul und so weiter. Yukmil Thaniya liwahdihi. Wenn man zu spät zum Festgebet gekommen ist und da hat man eine Raka'a verpasst, was macht man? Dann betet man ein Raka'a allein. Na. نعم إن شاء الله إذا كان لا ينكر الصلاة ولا ينكر الإسلام نعم wenn jemand nicht betet sollte auch opfern wenn Muslim ist dann schon sollte man opfern aber wenn das Gebet verleugnet oder wenn sich lustig macht über den Islam لا حول ولا قوة إلا بالله sollte nicht الأضحية واجب مو سنة مؤكدة واجب الذي عنده مال يجب عليه أن يضحي بس اسمه أضحية اسمه فليخت يا أضحية اسمه فليخت نعم السؤال الثاني في قسم بعد المغرب بعد العشاء والصبح قسم الأفضل أنه يصلي بعد يغتسل بعد الصبح بعد الفجر الأفضل ولكن لو اغتسل أيضا في الليل لا بأس بارك الله فيكم was ist bezüglich غسل ganz Körperwaschung könnte man das am Abend des Festes des Tages oder das wird in der Nacht zum Tag vom Fest sich waschen oder könnte man das nach dem früh nach der Dämmerung vom Festtag machen. Besser ist nach der Dämmerung vom Festtag, aber da kann man auch abends schon sich waschen. Kein Problem. Das ist auch eine empfehlenswerte Handlung. Wenn man zum Festgebet geht, soll man ja zu Fuß gehen, weil es beliebt ist. Hat man dann mehr Ajr? Natürlich. Natürlich hat man mehr Ajr. Weil man eine Sunna von unserem Propheten Muhammad Sassan praktiziert. Yani, إذا ذهب ماشيا إلى صلاة العيد, هل يأخذ أجر? Nein, طبيعي, يأخذ أجر. Sie sagten gerade, nur derjenige, der opfert, ab 1. Dhul-Hijjah nicht mehr die Nägel schneidet. Heißt das, seine Frau, Kinder nicht? Ja, nicht. Frau, Kinder nicht. Nur derjenige, der schlachtet und der opfert. يعني هل عدم قطع الأظافر وكذا هو فقط للذي يضحي إذا كانت مرأة تضحي أيضا ما تقص wenn eine Frau zum Beispiel wenn eine Frau opfert oder opfern will dann auch sollte sie kein Nägel kein Haare schneiden das wird immer derjenige der verantwortlich ist für diese Sache تفضل يعني بالنسبة للأعياد غير المسلمين قلت يا شيخ إن ما نحتفل بأعياد وكمان ما نهنيهم لا نهنيهم ولا نحتفل بأعيادنا لأن التهنية هي مشاركة في العيد ولم ينقل أبدا عن علماء الأمة أنهم هنوهم في أعيادهم لأن التهنية كيف واحد يحتفل بعيد ميلاد ابن الله وأنت تقول له أهنئك أنت تقره أعوذ بالله أو واحد يحتفل بعيد هبل تقول له أهنئك بعيد هبل يا حتى منطقا عقلا أي واحد يفكر فيها ولكن ابتلينا بقوم ما يخافون الله في هذا الزمان نسأل الله السلامة دي بغودة زاكت دو هس أرفينت إن عينم حديث von Anas radiallahu alayhi, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch bessere Tage gegeben als diese zwei Tage. Hat euch das getauscht, umgetauscht sozusagen. Diese Tage mit anderen zwei Tagen. Darf man auch diese Leute nicht gratulieren. Auch nicht gratulieren. Weil Gratulation heißt Bestätigung. Jemand feiert ein Fest von einem Götze. Die feiern für die Götzen. Sagt ihm, ich gratuliere dir zum Tag der Götzen. Verstandmäßig nur, wenn man sich überlegt, dann erkennt man das sofort. Aber möge Allah uns bewahren, wir haben eine Prüfung in dieser Zeit. Da sind manche Leute, die sich nennen, die sich selber Gelehrten nennen. Und diese Leute, die haben den Leuten, die sie folgen, in die Irre geführt. Wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Darf man für sein verstorbenes Familien, Entschuldigung, ist das Festgebet Pflicht für Mann und Frau? Ja, das Festgebet ist Pflicht für Männer und Frauen. Beweis ist Hadith Atiyah und wir haben das gelernt. Er hat gesagt, kunna nu'maru. Das bedeutet, man hat uns befohlen, dass wir unsere Frauen zum Gebet mitnehmen, auch die Frauen, die noch nicht verheiratet sind. Deshalb, barakallahu fikum, die Sache ist klar. Wenn die Frauen zum Festgebet mitgenommen werden müssen, es gibt noch eine andere Überlieferung. Der hat gesagt, ja, wenn eine Frau von uns kein Kleid hat, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie sollte sich ein Kleid von ihrer Schwester ausleihen. So weit ist die Sache. Barakallahu fikum. Hal salat al-Eid wajiba ala nisa'i wal rijal? Na'am. صلاة العيد واجبة على النساء والرجال لحديث أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى صلاة العيد وأما الحيض فاعتزلنا الصلاة ولكن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وفي رواية أخرى سألت الصحابية النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فإن كان لإحدانا لا يوجد جلباب قال فلتعطيها أختها وتخرج إلى صلاة العيد فإذا الأمر وصل إلى هذا إذا عند النساء واجب فكيف عند الرجال أما قولهم خمس صلوات فرضهن الله على العباد فهنا خمس صلوات في اليوم والليلة مفروضة وليس فقط لها هذا الحديث لا صلى من حضر يخطى أن يخطى الخطبة غير الصلاة صلاة واجبة بس الخطبة مستحب. Das Gebet ist Pflicht, aber die Rede ist empfehlenswert. Das Gebet ist Pflicht, aber die Rede ist empfehlenswert. Darf man für sein verstorbenes Familienmitglied schlachten, um es für ihn als Spende Armen zu geben? Man sollte sowas nicht tun. Man sollte sowas nicht tun. Lieber direkt, man darf natürlich Fleisch an die Armen verteilen. Das ist kein Problem. Aber Opferschlachten ist nicht für die verstorbenen Leute und sowas, sondern für die Leute, die am Leben sind. Ja, hal yadbah li ummi wa bi wajdi wa kadha? La ya akhwa, inma idha dabah wazza' al-fuqara la bas, walakin wazza' mubasharatan wa khalas. Darf man seiner Mutter oder seinem Vater neue Klamotten kaufen und sowas zum Festtag? Man kann zum Festtag was schenken, aber da sollte das nicht als Regel gemacht werden. هل يجوز انه يهدي الاخرين يعني مثلا تهدي شيء على العيد لا بأس ولكن ما تكون عادة وما يتشبه يعني يقلد فيها الاخرين عادي لا بأس. نعم هل يجوز انه في الأضحية توكل احد يذبح عنك؟ نعم يجوز. Darf man jemanden beauftragen, dass die andere Person für jemanden schlachtet? Ja, kein Problem. In deinem Auftrag ist es kein Problem. sein Vater schlachtet nicht und er kümmert sich nicht. Und er weiß nicht, wie er das macht. Am besten, du gehst zu jemandem in der Moschee und du fragst ihn, ich möchte Udhiyah machen. Ich möchte Udhiyah schlachten. Was soll ich tun? Du kannst ihm vielleicht 100, 150 Euro geben. Und der macht für dich, inshallah. Heutzutage ist alles leicht geworden. Heutzutage ist alles leicht geworden. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. طيب, عندكم شيء آخر؟ بارك الله فيك. طيب, جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم. Wir treffen uns morgen, بإذنه تعالى. Treffen uns morgen zum Unterricht. Morgen ist Koranunterricht und arabische Sprache. Morgen ist Koran und arabische Sprache. Hausaufgabe hat man gehabt, dass man die ersten 14 Buchstaben im Arabischen auswendig gelernt hat. Diese Alif, A, U, I, Babu, Bi, Tatuti und so weiter. Das sollte man nochmal lernen, Barakallahu Fikum. Das machen wir morgen, bi'idnihi ta'ala. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته